Hallo und herzlich willkommen zu Ach übrigens, unserem neuen Format, in dem wir über, naja, alles Mögliche reden können. Und weil über alles Mögliche reden können heißt, endlich unserem Credo aus dem Intro gerecht zu werden, ne? Also Reddit, Videospiele und Co., darf der Jürgen jetzt damit anfangen mit seinem Thema, das er uns heute mitgebracht hat. Ich habe mich tatsächlich sau schwer getan. Könnt ihr mir ja dann mal sagen, wie euch das ging, aber so ein neues Format aufmachen und dann irgendwie gleich den richtigen Einstieg finden, das war echt schwer. Also gerade die Idee war eigentlich ja geil, ne? Dass wir sagen, hey, wir reden im Intro immer über Reddit, über Videospiele, über Humor. Quatschen wir doch einfach mal zu genau diesen Themen. Aber wie macht man das? Ja, wie fängt man da an? Und dann hatte ich einen Geistesblitz. Dann habe ich mir überlegt, Mr. Reddit dazu. Ja, ich möchte mal eure, also ich bin mal wieder in ein Reddit-Hole gefallen, und ich möchte mal eure Reddit-Gewohnheiten besser kennenlernen, ja, damit wir für die nächsten Folgen vielleicht, damit ich auch wirklich weiß, auf welcher Ebene ich mich mit euch dazu austauschen kann. Okay. Von daher habe ich mir jetzt ein paar Fragestellungen überlegt und ich möchte bitte, dass ihr jede Fragestellung mit einem Subreddit beantwortet. Und über das könnt ihr dann reden oder nicht. Das könnt ihr entscheiden, wie ihr möchtet. Ihr könnt es auch einfach in den Raum werfen und stehen lassen. Ihr könnt es aber auch näher erklären. Ich habe für alles, damit ihr genug Zeit habt, darüber nachzudenken, ich habe für alles ein Beispiel mitgebracht, okay, aus meinem Alltag. Und ich hoffe, dass das jetzt total gut funktioniert. Und wenn nicht, dann sind wir hier in 3 Minuten fertig. Oh, und jetzt die große Frage. Wo sehe ich denn... Ach, ich glaube, www.reddit.com. Ja, ja. Und da habe ich ja auch einen Account. Aber wo sehe ich denn, welche Subreddits ich eigentlich abonniert habe? Wobei ich sagen muss, der Profi nutzt old.reddit.com, ja, und da gibt es oben diese Leiste, wo deine Subreddits sind, und da kannst du irgendwo aufklappen und dann hast du eine Subreddit-Verwaltung, okay, in der manchmal auch neue Subreddits vorgeschlagen werden. Das ist ein bisschen verwirrend, aber Philipp, du bist technisch, ich traue dir das zu. Gut. Du bist technisch. Ja, Philipp, du bist technisch. Ich bin technisch. Das sind wir wunderbar. Merkt ihr, genau, Philipp, du bist technisch. Das führt mich super zu meinem ersten Beispiel. Aber erst die Fragestellung, ja. Ich möchte von euch wissen, nennt mir bitte jeder ein Subreddit, aus dem ihr wirklich etwas fürs Leben gelernt habt. Ihr dürft da jetzt kurz drüber nachdenken. Und ich habe lange überlegt, weil ich habe so viel aus Reddit gelernt. Das meiste davon ist wirklich nicht brauchbar für den Alltag, sondern nur für mein Internetleben. Aber über einen Beitrag bin ich dann neulich gestolpert, den wollte ich unbedingt mal mitbringen und den habe ich jetzt einfach ganz frech in diese Kategorie gesteckt. Und zwar, ich bin ein großer Fan des Subreddits Cool Guides. Also clevere, sind meistens schön designte Ratgeber zu verschiedenen Themen. Ja, da gibt's manchmal so ein Plakat zum Beispiel zum Thema verschiedene Cafés. Ja, dann kann man endlich mal den Unterschied zwischen einem Kaffee Latte und einem Cappuccino zum Beispiel sehen. So. Und so in der Art gibt es da immer ganz coole Ratgeber. Und neulich habe ich einen gefunden, der ging zum Thema Shakespearean Insults. Also Beleidigungen aus dem Shakespeare-Universum. Mhm. Und ich muss euch diesen Link dazu schicken, weil das kann ich euch, also ich kann euch diese Pracht dieses coolen Ratgebers, das kann ich euch gar nicht so richtig geil erklären, das müsst ihr sehen. Jetzt habe ich natürlich mein Chatfenster zugemacht. Man gebe mir eine Sekunde. Ist natürlich super in einem Podcast-Format, ne? So Dinge rumzuschicken. Aber naja, wir experimentieren ja hier noch. So, ihr kriegt gleich einen Link von mir. Bitte warten. Bitte warten. Mein Mac und ich sind heute keine Freunde. Jetzt. Jetzt. Ich möchte derweilen erzählen, wo das Wort Intro vorhin gefallen ist, habe ich schon reinrufen wollen, dass wir heute mal wieder eine Audioaufnahme bekommen haben. Und während die Audioaufnahme bei mir ablief, habe ich schon freudestrahlend ausgerufen, Pfälzisch. Und habe dann demjenigen, der uns das eingesprochen hat, direkt eine E-Mail geschrieben. Also an der Stelle, liebe Grüße, ja. Simon, mega. Und wenn wir nächste Woche bei der Aufnahme dran denken, dann spielen wir sie sogar ein. Ja. Und wenn wir da auch noch dran denken, dann können wir auch nächste Woche uns unser Intro auf Platt anhören. Achso, jetzt habe ich gedacht, uns frei nach Shakespeare beleidigen. Ja. Das Problem ist, dein Bild ist leider in einer Auflösung, wo man es nicht mehr lesen kann. Aber klick einfach doch auf den Link oben. Ja. Dann kannst du, das ist ein PNG, Achso, nicht der untere groß. Link, der obere Link funktioniert, ja. Alles klar. Ja, das ist so ein Discord-Ding. So, das Schöne an diesem Ratgeber ist, es gibt in der Mitte ein schönes Wappen, da steht drauf Shakespearean Insights oder the Grand Treasury of Shakespearean Insights. The Grand Treasury. Und dann ist es so richtig schön nach Kategorien gegliedert. Und das ist das, was mir eigentlich so richtig gut gefallen hat. Na, das ist nicht einfach nur eine Sammlung an Beleidigungen, sondern das ist schön nach Themen gegliedert. Und da gibt es so schöne Themengebiete wie persönliche Attribute, Charakterzüge oder Kreaturen oder körperliche Qualitäten oder auch schön Essen und Trinken. Und Dunghills ist auch eine sehr verstörende Kategorie, sehe ich jetzt gerade. Und da kann man dann so schöne Beleidigungen lernen wie, oh, das ist jetzt schwer zu übersetzen, aber das ist ja gerade das Schöne an diesem alten Englisch. Thou pigeon egg. Ja, du Taubenei. Mhm. Oder, mal schauen, was wir noch hier für Schönes finden. You Banbury cheese. Also das sind so richtig schöne, harmlose, altenglische Beleidigungen. Ich finde es großartig, solche Ratgeber. Das ist tatsächlich, es gibt ja mehrere so Subreddits, die aufbereiten. Und tatsächlich ist ja das, was du jetzt gerade als Beispiel genannt hast, auch eins, was zum Beispiel auch eins meiner Lieblings-Subreddits ausmacht, Data is Beautiful, wo die Aufbereitung der Daten oftmals das ist, was einen mit der Zunge schnalzen lässt. Wir haben jetzt zum Beispiel große Kunst dabei, genau. Ja, genau. Und das ist wirklich was, also wie gesagt, Data is Beautiful, da geht es viel um Datenvisualisierung vor allem Dingen. Also ich habe hier ein Beispiel, die haben Spritpreise weltweit quasi in Quadern dargestellt. Und da siehst du erstmal, wie viel denn auf der ganzen Welt eine Gallone Sprit kostet und wie viel in gewissen US-Bundesstaaten. Also wir haben quasi mehrere Länder genommen und dann noch die US-Bundesstaaten, aber alle einzeln. Und das ist sowas von krass, wenn man das mal so nebeneinander visualisiert sieht. Auch das schwer zu beschreiben, aber Data is Beautiful ist definitiv ein Subreddit, das man kennt, aber das garantiert ein paar da draußen noch nicht kennen. Schaut es euch an, das ist mega. Ist das deine Antwort auf meine Frage? Was war deine Frage? Das mit dem gelernt. Ein Leben. Subreddit, genau, aus dem du wirklich was fürs Leben gelernt hast. Das ist tatsächlich eins der Subreddits, wo ich was gelernt habe. Ich glaube tatsächlich, das Subreddit, auf das ich am das, was ich am krassesten oftmals mir was, also anders. Viele Dinge sind einem ja implizit bewusst, aber wenn man es explizit sieht und am eigenen Leib quote-unquote erfährt, dann ist es nochmal was komplett anderes. Und deswegen würde ich quasi mein Subreddit als Antwort hier ist Nature is fucking lit. Das ist ein Nature is fucking lit, okay, das kenne ich noch nicht. Das ist ein Subreddit, wo Tiere einfach krasse Dinge tun oder die Natur als sich als solches krasse Dinge tun. Und da gibt es zum Beispiel ein Zoo in Gott weiß, wo der ist, wo ein Tiger dahinter ist, hinter der Scheibe. Und du kannst quasi mit dem Takt spielen, Tauziehen. Und du siehst halt, wie irgendwie so ein riesen Oschi dagegen hält und der Tiger halt einfach so null, aber wirklich null Probleme hat, den halt herzuziehen. So. Und das ist halt, also wir brauchen nicht diskutieren, dass dieser Tiger vielleicht nicht in Gefangenschaft sein sollte, bla bla bla blub. Aber das ist auf jeden Fall was, da kann ich empfehlen, mal drauf zu gucken. Aber das stößt mich gleich auf einen Punkt, wo ich mit Reddit so ein bisschen unglücklich bin. Aber vielleicht gibt's da ja einen Browser-Tipp oder eine Reddit-App-Tipp von euch. Ich kenne natürlich dieses Video von diesem Tiger, der Tau zieht, weil wenn du dann mal so einen Beitrag hast, dann wird der durch tausend andere Subreddits auch noch gespült. Mhm. Und irgendwann sind die eigentlich geilen Themen, werden dann so irgendwann so, oh ja, jetzt habe ich es irgendwie wieder und wieder gesehen und nächstes Jahr nochmal. Und die haben dann so einen blöden Beigeschmack irgendwann. Das geht mir auf LinkedIn viel mehr so, weil auf LinkedIn ist es. Also ich kann dir auch erklären, warum, weil bei LinkedIn habe ich noch viel mehr das Gefühl, dass sich jemand profilieren will darum. Ja, klar. Also bei Reddit ist es halt so, dass hast du ja keine Profilbilder und hast ja im Prinzip, wird es ja nur neutral nochmal wiederholt, so die Evergreens. Also im gleichen Umfang könntest du ja sagen, dass dich nervt, dass die Beatles immer noch im Radio gespielt werden. Ja, nervt mich auch, aber es gibt ja schon Leute, die da Punkte sammeln und so, ne? Und, ja, aber das ist ja was, also achtet ihr da drauf? Ich achte da gar nicht drauf. Also das interessiert, das ist, kommt in meinem Leben nicht vor. Diese ganze Karma-Geschichte, es ist, mir ist vollkommen bewusst, dass es das gibt so, aber das kommt in meinem Leben überhaupt gar nicht vor. Ich behaupte aber auch, dass du nicht postest auf Reddit. Ja, das ist richtig. Genau. Dann behaupte das auch, natürlich dass auch keine Rolle. Im Internet als ganz allgemein ist die Regel, dass 80-90%, also mehr als 90% der Leute nicht aktiv posten, sondern nur passiv konsumieren. Ich bin in guter Gesellschaft, möchte ich damit sagen. Jürgen, Gegenfrage. Postest du auf Reddit? Manchmal, aber nur 8 ja, Empfehlungen. Ja. Was? Nur 8 Empfehlungen. Nein. Ich poste tatsächlich, weil ich, nicht weil mir diese Punkte irgendwie wahnsinnig wichtig sind, aber wenn man postet, dann sind diese Punkte schon ein sehr guter Indikator, ob man denn irgendwo den Geschmack von so einem Subreddit getroffen hat. Mhm. Das ist ein Feedback, das mich dann doch interessiert, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich habe das Internet verstanden und dann platze ich da so rein und dann wird mein Beitrag automatisch gelöscht, weil ich irgendeine Regel nicht verstanden habe. Ja? Ja. Und insofern nutze ich diese Punkte schon als Feedback. Mhm. Und neulich hatte ich einen, ich möchte fast behaupten, neulich ist ein Kommentar von mir viral gegangen. Sekunde, in welchem Subreddit? Und was war der Inhalt? Ich muss jetzt echt kurz überlegen. Philipp, beantworte du doch mal erst die Frage und ich überlege so lange, ob ich es noch zusammenkriege. Gern. Also bei mir ist die Frage, mit diesem 1000 fürs Leben lernen, ja, also ich konsumiere da relativ viel in Sachen Softwareentwicklung. Aber das ist so ungreifbar, von daher würde ich das jetzt ein bisschen außen vor lassen, weil da werden mir Projekte empfohlen, Tipps in Sachen Softwareentwicklung gegeben, die alle interessant sind. Aber eine viel mehr Hands-on-Erfahrung hatte ich mit dem Subreddit-Namen, jetzt muss ich nochmal überlegen, wie es hieß. Ich glaube, Ask Electronics. Und da geht es einfach genau um das, wie es heißt. Das ist, wenn man zu Elektronikfragen hat, weil ich schlicht und ergreifend meine eigene Mikrowelle reparieren wollte und das anhand von deren Tipps dann auch machen konnte und danach lief die schlicht und ergreifend wieder. Ich habe da irgendwie wirklich bloß ein paar Euro für so einen Motor investiert und dann lief das Ding wieder. That's it. Was liebe ich. Die Geschichten. Das, ja, und es ist halt so Hilfe zur Selbsthilfe. Und da bin ich ja eh ein Riesenfan davon, auch die zu geben. Ne? Siehe unsere ganzen, das klingt jetzt zu viel, aber wir helfen ja auch anderen Leuten, mit dem Podcasten anzufangen. Oder ich gebe hier unheimlich gern Schulungen. Also diese ganzen Thematiken gehen ja alle in dieses Bereich Hilfe zur Selbsthilfe. Von daher, das gefällt mir schon total gut. So, jetzt habe ich es auch nochmal rausgesucht und kann euch das jetzt habe ich es weggeklickt. Ich bin auch doof. Ey, heute läuft es bei mir hier am Rechner, ich sag's euch. So, das war, kennt ihr das Subreddit? 600 Euro. Mhm. Ja, aber ich erkläre es mir. Das ist so, da werden so Posts und Beiträge von Leuten gesammelt, die ja offensichtlich querdenken. Und ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob das wirklich authentische Beiträge sind. Nein. Das kann man sicher, kann man sicher nie sein, aber da werden halt Beiträge gesammelt von, oh, ich habe hier einen Arbeitskollegen und der hat einen WhatsApp-Status, schaut euch das mal an. So, ne? Ja. Aber halt auf Deutsch tatsächlich, ne? Das 600 Euro. Die Beschreibung, hier passen Geschichten von sozialen Medien hinein, welche zwar behaupten, wahr zu sein, aber einfach sehr schlecht und unglaubwürdig sind. Gute Beispiele hierfür sind schlechte Hetzposts gegen Asylsuchende oder Kettenbriefe. Geht witzig, dieses 600 dass da Euro auf dieses auf diese Behauptung zurück, irgendwie die Antifa würde irgendwie Demonstrationsgeld kriegen? Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, wo das herkommt. Ich bin da auch noch nicht so wahnsinnig lang und witzig, dass da auch gar nichts jetzt von Querdenken und so drinsteht, weil da geht es halt ganz oft um so Impfgegner, Querdenker und so weiter. Und da gab es einen Beitrag, das sah aus wie eine Frage aus der Führerscheinprüfung. Mhm. Und da saßen zwei so, die sich offensichtlich an die Straße geklebt haben mit so Warnwesten. Ne? Das war ja jetzt irgendwie aktuell gerade in den Medien. Und die Frage war, wie verhalten sie sich richtig? Und da waren die Antworten, ich weiche nach links aus, ich weiche nach rechts aus oder ich halte das Lenkrad gerade und fest. So, ne? Und der das gepostet hat, hat natürlich, ja, okay, da muss man drüber fahren, so ungefähr. Ne? Ja, also die Originalfrage, glaube ich, ist normalerweise mit irgendwie Tieren auf der Fahrbahn, wo halt die Empfehlung ist es passiert dir auf jeden Fall was, wenn du jetzt ausweichst bei der Geschwindigkeit, von daher gerade halten, aber bremsen. Genau, und meine Antwort auf das Ganze, ich konnte mir es nicht verkneifen, war, das mit dem nach rechts ausweichen ist in dem Fall schon passiert. Ah. Tada. Ich fand ihn sehr lustig und er ist, also für meine Begriffe ist er ja auch, also ich habe glaube ich 200 Punkte nach oben gekriegt, das ist schon für mich rekordverdächtig. Okay, aber einen eigenen Post? Also das ist ja bloß ein Kommentar. Das war nur ein Kommentar. Ja, aber hast du mal einen Post abgelassen irgendwo, der ein bisschen hochging? Ich poste tatsächlich auch, da müsste ich jetzt nachschauen, ob es einen gab, der auch hochging, weil ich poste tatsächlich in auch genauso, wie du es beschrieben hast, in so Foren, wo ich mir tatsächlich ernsthaft Hilfe erwarte für so Dinge. Mhm, ne? Das ja, aber ob ich mal so einen hatte, der richtig, warte mal, ich guck mal. Ich habe mal einen Wortwitz, der hatte hier so 53 Punkte. Da habe ich geschrieben, das deutsche Pfandsystem ist nicht nur voll gut, nein, es ist auch Punkt, Punkt, Punkt. Sehr gut. Nein. Ja, Langsam, doch, ich habe. Langsam beschleicht mich das Gefühl, dass du das hier nur reingebracht hast, damit du deine eigenen geil durch die Decke gehenden Beiträge auf Reddit hier droppen kannst. Ihr habt mich gefragt. Sehr gut. Und der beste Beitrag in meinem Profil, jetzt fällt es mir auch wieder ein, tatsächlich ist in Anti-Asshole-Design. Habe ich mal einen Screenshot gepostet von, oder ein kurzes Video von meinem iPad, da habe ich Netflix geguckt und wenn man in der Netflix-App die Lautstärke ganz, ganz leise macht, dann springen irgendwann automatisch die Untertitel ein. Und das fand ich mega. Das hab ich total gefeiert und dann habe ich das gepostet und da gab es dann irgendwie 3800 Upvotes dafür. Auf welcher Plattform geht das? Das mit meinem iPad. Ich habe einfach auf dem iPad in der Netflix-App die Hardware-Lautstärke-Regler nach unten, nach unten, nach unten, nach unten und irgendwann tauchen Untertitel auf. Krass. Großartig. Das ist echt cool. Ich wurde dann zwar, es ist halt Reddit, ne? Ich wurde korrigiert, das ist das falsche Subreddit und das ist einfach eigentlich Good Design und nicht Anti-Asshole-Design und bla bla bla. Aber ja, naja, das so ist halt das Internet. Aber wurde er dann gelöscht oder wurde er trotzdem stehen gelassen? Ja. Nee, er war dann schon, ich hätte ihn gelöscht, wenn es sonst keinen interessiert hätte, aber da hatte der schon irgendwie 1000 Upvotes und da habe ich gedacht, stehe ich doch drüber. So schlimm kann es nicht sein. Ja, ich habe noch mehr von diesen Kategorien, aber gut, wenn wir in dem Tempo weitermachen. Sehr gut. Ich hätte auch noch eins anzubieten, aber ich beschreibe das mal nicht selber, sondern ich schicke es euch mal zu. Wo haben wir denn jetzt hier? Zack, hier ist der Link. Und ich gebe mal dem Dominik eine Beschreibung, was er da sieht. Warte. Also man muss dazu sagen, sowohl der Post als auch das, was zu sehen ist, ist von mir. Das kenne ich allerdings schon. Ja. Das hast du schon mal erwähnt, dass du das ausgegangen hast. Das ist ein Schild, der ist offensichtlich in einem Mietshaus aufgehangen wird. Liebe Nachbarn, wer hat am Sonntag so Abend so toll gekocht? Das roch so lecker, ich würde mich sehr über das Rezept freuen. Es ist okay. Also du hast quasi gute deutsche Else-Klingen-Lindenstraße-Tradition gebrochen. Wer hat noch Geige gespielt um 18 Uhr? Und hast stattdessen offenes und ehrliches Interesse an deinem Mitmenschen gezeigt. Und das wurde auch belohnt. Ja. Das haben auch, mich haben auch ein, zwei Zeitungen angeschrieben, ob sie es irgendwie in ihren Online-Portalen mit aufnehmen dürfen in irgendwelche Galerien. Warst du nicht auch bei diesen, wie heißt das hier, diese Twitter-Dingsies? Oh, das weiß ich gar nicht. Twitter-Perlen? Twitter-Perlen? Ich weiß es nicht. Sowas, aber dann war es wahrscheinlich die Zeitung so, ja. Du meinst, glaube ich, die Tagesschau. Ja, genau. Genau. Die aber New York Times. Irgendwas stimmt mit deinem Drucker nicht, Philipp, glaube ich. Ja. Der irgendwie, den würde ich mal zur Diagnose schicken in ein anderes Subreddit. Du, der ist 14 Jahre alt und hat immer noch die Originalbelichtungstrommel. Also das liegt genau da dran. In welchem, einfach nur Deutschland, für alle Deutschsprechenden die Hausordnung ist einzuhalten. Ah, das ist ein Subreddit für Hausordnungen oder was? Was? Nee, das ist in r.de. Aber einfach über Deutschland, nur Deutschland als Thema. Ja. Alter Vater, ey. Das ist ja mal weit gefasst. Das stimmt. Wisst ihr was? Ich glaube, das ist ein Format, das funktioniert. Ich heb mir die anderen Kategorien für die nächsten Boni auf, oder? Sehr gut, gefällt mir. Wie wär das? Sehr gut. Dann reden wir einfach immer ein bisschen ausführlicher drüber und werden unserem Claim, dass wir unser Fachwissen, unser Geschichtswissen und viel anderes Wissen von Reddit haben, auch tatsächlich gerecht. Am Ende des Tages müssen die Hörerinnen und Hörer beurteilen, ob das funktioniert oder nicht, Jürgen Kraus. Wie viel Upvotes würdet ihr für diese Bonusfolge? Oh, würdet ihr 8 Euro im Monat zahlen, damit ihr solche... Oh ja, würdet ihr 20 Dollar oder 8 zahlen? Nein, das war jetzt natürlich nur eine Anspielung auf Elon Musks Twitter-Übernahme und den blauen Haken. Das, wir haben kein, nicht vor 8 Euro im Monat oder irgendeinen Betrag zu chargen. Aber kannst du mir genau den Zeitpunkt sagen, wann Elon Musk eigentlich zum Bösen wurde? Der war ja so lange Zeit der Heilsbringer, ja, das Technologiewunderkind, und dann jetzt ist er ja nur noch der Böse. Also auch zu Recht, überhaupt keine Frage. Aber wann war denn der Zeitpunkt? Entweder stirbst du als Held oder du lebst lang genug, dass du der Schurke bist. Wie ist das hier bei Batman? Ich frage mich die ganze Zeit, ob das jetzt wirklich war der Moment, wo er wirklich dann Twitter gekauft hat, ob das da erst dann so richtig gekippt ist oder ob das schon lange, lange vorher passiert ist. Ich bin mir nicht sicher. Aber das, keine Ahnung, das ist ja, also man entscheidet sich ja irgendwann dann ein Bild von einer Person zu zeichnen in der Öffentlichkeit und dann auch Fehler dieser Person auch absichtlich zu entweder beschönigen und oder unter den Tisch zu kehren. Also bestes Beispiel Kanye West, der ja am Schluss irgendwie jetzt scheinbar G's oder irgendwas genannt werden musste, ich weiß es leider nicht, der hat ja schon immer einen Knall gehabt. So, der war halt einfach sehr, früher war er halt exzentrisch, jetzt ist er halt, keine Ahnung, irgendwann später hieß es, er sei bipolar, und jetzt ist selbst mit der Diagnose nicht mehr akzeptabel, was der von sich gibt. So. Also, weißt du? Ich muss jetzt, sorry, ich habe jetzt einen Moment gebraucht, die Diagnose zu verstehen. Bipolar, das klang... Bipolar. Okay, ich habe es jetzt verstanden, Entschuldigung. Ich wollte nicht über dieses Krankheitsbild lachen, das tut mir leid. Ja, du lachst eher über meine fränkische Ausdrucksweise. Ja, aber sonst passiert mir das immer, deswegen fand ich das jetzt mal erfrischend, dass es diesmal nicht ich bin. Es war ein langer Tag. Das macht nichts. So, also lasst uns gerne da draußen wissen, wie semi oder voll interessant ihr das fandet, was wir hier so von uns gegeben haben. Und am Schluss votet ihr auch mit eurer Stimme. Wir sehen seine Downloadzahlen eh. Ansonsten bring uns raus, Filippo, und wir machen direkt die nächste Folge. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.